Gut, dann machen wir weiter mit James und dem Riesenpfirsich. Kapitel 15. Genau in diesem Augenblick hatten draußen Tante Schwamm und Tante Zinke ihre Plätze am Gartentor eingenommen, jede mit einem dicken Bündel Eintrittskarten in der Hand. In der Ferne waren schon die wahren Heerscharen von Leuten zu erkennen, die alle den steilen Hügel hinaufklettern und den Wunderpfirsich besichtigen wollten. »Heute machen wir ein Vermögen«, sagte Tante Zinke. »Schau dir all die vielen Leute an.« »Ich möchte wissen, wo der fürchterliche Junge gestern Abend geblieben ist. Er ist nicht wieder ins Haus gekommen, nicht wahr?«, sagte Tante Schwamm. »Vielleicht ist er im Dunkeln hingefallen und hat sich ein Bein gebrochen«, meinte Tante Zinke. »Oder das Genick«, sagte Tante Schwamm hoffnungsvoll. »Wenn ich den erwische, kann er was erleben«, sagte Tante Zinke und schwenkte drohend ihren Krückstock. »Dann kommt er nicht noch einmal auf die Idee, einfach die ganze Nacht draußen zu bleiben. Lieber Himmel, was war denn das für ein schauderhafter Krach?« Die beiden Tanten drehten sich um. An dem Krach war natürlich der Riesenpfirsich schuld, der den neuen Zaun zertrümmerte und nun immer schneller und schneller wie eine Lawine den Hügel hinabdonnerte, genau auf Tante Zinke und Tante Schwamm zu. »Unser Pfirsich«, kreischte Tante Zinke, »das schöne Eintrittsgeld«, heulte Tante Schwamm. Dann dachte jede nur noch daran, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Sie gerieten einander in den Weg, schubsten und stießen sich und schon stolperte die fette Tante Schwamm über die Schachtel, in der sie das Geld sammeln wollte, und fiel flach auf die Nase. Und Tante Zinke stolperte über Tante Schwamm und schlug ebenfalls der Länge nach hin. Beide quietschten und keiften und schimpften und versuchten vergeblich, wieder auf die Beine zu kommen. Der Riesenpfirsich war viel schneller. Es gab ein lautes Knirschen. Dann herrschte tiefe Stille. Der Riesenpfirsich rollte weiter und hinter ihm, da wo früher das Gartentor war, lagen Tante Schwamm und Tante Zinke platt gewalzt im Gras, so flach und dünn und mausetot wie ein paar Papierpuppen, die man aus einem Bilderbuch ausgeschnitten hat.